Szene 2. Westfront. Wissen ist Macht. Flügelbau West. Dominik-Denkmal. Hans Dominik, 1870 bis 1910. Kolonialoffizier. Genannt der Schreckensherrscher von Kamerun. Denkmaltafel. Nicht rechts geschaut, nicht links geschaut, vorwärts, geradeaus, auf Gott vertraut und durch. Enthüllung Dominik-Denkmal 1935. Für das früher im deutschen Kamerun befindliche Denkmal Dominiks gäbe es keinen geeigneteren Platz als Hamburg. Denn von hier aus ist die Erwerbung Kameruns wesentlich ausgegangen. So stehen wir vor diesem Denkmal durchdrungen von der Überzeugung, dass eine erneute koloniale Betätigung Deutschlands jetzt weit dringender denn je ist. Oktober 1968. Mit einer langen Kette wird das Denkmal in studentischer Aktion gestürzt.